Augenblick mal nachgefragt. Gospelmusik transportiert für mich sehr viel von dem Anliegen des Evangeliums durch die Rhythmen und auch durch die Texte. Denn Gospel heißt Evangelium letztendlich. Das ist nichts anderes, das ist das englische Wort für Evangelium. Beate singt im Gospelchor ihrer Kirchengemeinde. Und der hat im letzten Jahr erstmalig einen Gottesdienst am Karfreitag mitgeschaltet. Doch bei Gospel denkt der eine oder andere vielleicht an die schwungvollen Melodien aus dem Film Sister Act. Und sowas zu Karfreitag? Wir haben auch erst gestutzt. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Auch Iris ist begeistert von dieser Form des Karfreitagsgottesdienstes. Ja, es war also sehr harmonisch. Man bekam eine innere Ruhe. Weil viele Gottesdienstbesucher so reagiert haben, gibt es auch in diesem Jahr Gospel am Karfreitag. Dazu meint Holger, der Chorleiter. Man kann da auch ruhige Töne finden, zur Besinnung kommen und erreicht damit auch nochmal andere Menschen, die vielleicht sonst unsere Gottesdienste vielleicht nicht besuchen würden. In diesem Jahr werden wir mit Jugendlichen das Konzept quasi versuchen umzusetzen und nicht mit unserem hauseigenen Gospelchor. Aber ich hoffe natürlich, dass alle Sängerinnen und Sänger dann zum Unterstützen mit dabei sind. Und die sogenannten ganz normalen Gemeindeglieder, sind die im Gottesdienst außen vor? Nein, das ist ja nur zusätzlich. Es ist nicht so, dass ausschließlich gegospelt wird. Margit Wand von der Evangelischen Kirche für Augenblick mal. Let's party! Chevrolet feiert 100. Geburtstag mit dem neuen 7-Sitzer Chevrolet Orlando. Kommen Sie zur großen Einführungsparty am 19. März. Let's party mit Chevrolet. Bei Autowelt Wemmer und Janssen in Kalka und Autohaus Banaschak in Kleve. Wer nicht 100% gibt, der gibt gar nichts. Antenne Niederrhein. Sport vor Ort. 100% dabei. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank an der Niers. Ergebnisse und Infos von den Sportstätten am Niederrhein. Dazu 100% die beste Musik. Sport vor Ort. Immer sonntags von 15 bis 18 Uhr. Präsentiert von der Volksbank an der Niers. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Lindchen schmeckt. Küchenchefs, aufgepasst! Deutscher Feldsalat, Kiste nur 1,95 aus unserer Gärtnerei. Bauernmarkt Lindchen zwischen Goch und Kalkar. Ein starkes Stück Niederrhein. Das Beste aus der Region. Lindchen.de. Der Nissan Trend Report zum Thema Unterhaltung. Wissen, wo es lang geht. Mit Freunden telefonieren und auch noch coole Musik hören? Nissan Connect macht's möglich. Einfach iPhone anschließen und ab geht's. Übrigens, ein iPhone 4 gibt's jetzt zu jedem unserer Sondermodelle Nissan Connect Edition. Zum Beispiel zum neuen Nissan Micra. Solange der Vorrat reicht. All das und noch viel mehr gibt's beim Tag der offenen Tür am 19. März. Bei Ihrem Autozentrum P&A Marktweg in Geldern und Ihrem Autozentrum P&A in Kleve. Antenne Niederrhein. 100% von hier. Nobody on the beach. I feel it in the air. Die Zeit 11:30. Antenne Niederrhein, Nachrichten. Die Region, Deutschland und die Welt. Mit Wolfgang Notten, guten Tag. Die internationale Gemeinschaft bereitet die Flugverbotszone über Libyen vor. Die ersten Luftangriffe könnten schon in wenigen Stunden starten, hieß es aus Paris. Mit Ausnahme Deutschlands hatten sich die meisten NATO-Mitglieder zur Teilnahme an der Aktion bereit erklärt. Japan hat die Gefährlichkeit des Störfalls im Atomkraftwerk Fukushima nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo auf die Stufe 5 erhöht. Französische und amerikanische Forscher hatten die Vorfälle in Fukushima als Störfall der Stufe 6, der zweithöchsten Stufe, bewertet. Und jetzt die wichtigsten lokalen Nachrichten aus unserer Region. Von japanischen Produkten in Deutschland geht derzeit keine Gefahr aus. Das sagt jedenfalls der Hauptgeschäftsführer der japanischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Düsseldorf. Er verstehe die Sorgen der deutschen Verbraucher und Unternehmen, appelliere aber auch an die Vernunft, japanische Waren jetzt nicht zu boykottieren. Unterdessen forderte die Handelskammer Geigerzähler an, um Zweifel endgültig zu beseitigen. Für die Käserei Rats in Rees gibt es offenbar keine Hoffnung mehr. Bereits Ende dieses Monats soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden, berichtet heute die Rheinische Post. Mehr als 60 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Laut Insolvenzverwalter Wilhelm Klaas aus Krefeld gab es noch nicht einmal einen Interessenten, der die laufenden Verträge mit den Kunden übernehmen wollte. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens werde möglichst alles im Umfeld der Firma zu Geld gemacht, um die Forderungen der Gläubiger zu erfüllen. Damit geht die 133-jährige Geschichte der Firma Rats in Rees wohl zu Ende. In Emmerich-Frasselt gibt es jetzt die erste 5-Sterne-Ferienwohnung. Zu den Anforderungen der Klassifizierung zählt eine moderne Einrichtung, ein offener Kamin, 2 Terrassen, eine Spülmaschine und ein Safe. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve wächst das Angebot in Emmerich kreisweit am schnellsten. Aktuell gibt es 44 Ferienwohnungen aller Größen und Klassifizierungen, so Hans-Josef Keupers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Er rechnet damit, dass dieses Jahr auch die Zahl 300 übersprungen wird. Derzeit gibt es kreisweit 294 Ferienwohnungen. Und das waren die Lokalnachrichten mit Wolfgang Notten. Der beste Wetterservice von Antenne Niederrhein. Heute Nachmittag ist es zunehmend bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad. Der schnellste Verkehrsservice mit Antenne Niederrhein. Derzeit läuft der Verkehr auf den Autobahnen störungsfrei. Unser Blitzpilot Olaf meldet aktuell auf der B9 in Weeze eine Radarkontrolle. Die Polizei kontrolliert heute ganz offiziell in Kleve und in Issum. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight. Drops. I wanna see your hands up, 'cause baby tonight, the DJ got us falling in love again, yeah baby tonight, yeah, DJ got us falling in love, let go, falling in love, oh. Thank you, DJ. Jetzt nur bei uns. Kult-Hits. Mehr Kult-Hits. Und das Beste von heute. Das gibt es nur bei uns. Kult-Hits und das Beste von heute. Antenne Niederrhein, der beste Mix. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you. Danke, Toni. Gute Nacht. Du bist gleich dann wieder dran. Also Last Good Night heißt die Band, die dieses Pictures of You sang, was wir gerade hier gehört haben bei Kaufmann und von Skyndall. Und auf Last Night, also letzte Nacht, gestern Abend, schauen wir jetzt nochmal allerdings ganz anders. Hello, this is Hertz und ihr hört euer Lokalradio. Gestern Abend im Kölner E-Werk, da waren sie nämlich zu Gast, die britischen Newcomer des letzten Jahres, Hertz. Das Konzert war restlos ausverkauft. Mhm. Da haben wir uns selber von überzeugt, höchstpersönlich. Und wir hatten sogar kurz vor Showbeginn noch die Gelegenheit, uns mit Sänger Theo Hutchcraft zu unterhalten. Der Hertz Frontman und sein Kollege Adam Anderson waren ja vor einem Jahr noch völlig unbekannt. Die haben sogar von Sozialhilfe gelebt. Heute sind sie ja, wie wir wissen, gefeierte Stars. Wie verpackt man das, wollten wir wissen. It's weird because we're the same, but everything around us is changing constantly. And the only thing you left. Es ist irgendwie abgefahren, denn wir haben uns nicht verändert, aber alles andere um uns herum. Und das macht dich demütig. Und dir wird klar, wie dankbar man sein muss. Man hat uns eine große Chance gegeben. Und jetzt wachen wir jeden Tag auf und fühlen eine große Dankbarkeit, denn wenn man beginnt zu denken, man hat das alles verdient, dann wird es dir wieder weggenommen. Every day you wake up and you feel grateful, and every day you wake up and you feel like you're having the best day of your life, because you all of a sudden realize what's going on. Don't feel like you deserve it, because when you start to feel like you deserve it, people will take it away from you. Ja, aber noch ist alles gut bei Theo und Adam. Die sind beide echt auf dem Boden geblieben. Total freundlich, total bescheiden. Und das, obwohl doch vor der Bühne heiße Mädels stehen. Es gibt aber noch ein paar andere Besucher. There's lots of miserable... Du kannst auch jede Menge genervte Typen sehen. Vorne stehen die Mädels und schreien und hinten stehen ihre Freunde, trinken Bier und schauen permanent auf die Uhr. Das ist toll. Es war auf alle Fälle gestern Abend auch so beim Kölner Konzert von Hertz, wobei die wir gefragt haben, Frau und Mann, die waren total begeistert. Es sind ja doch mehr Männer, als wir dachten, weil wir dachten, es kämen nur Frauen. Ja. Und ein paar wurden von ihren Frauen mitgeschleppt und die fanden es, glaube ich, auch ganz gut. Ja, überwältigend. Der Beat haute voll rein. Es war wie eine Zeitreise in die 80er Jahre. Es war super. Super Stimmung. Weltklasse. So wie erwartet war echt klasse. Hätten ein bisschen länger spielen können, aber das Repertoire ist ja noch nicht da. War super geil. Super Stimmung. Es war toll. Hammerhart, echt. Es war gigantisch. Richtig cool. Beeindruckend. Und vor allem die Stimme, die war echt super, wie auf dem Album. Echt toll. Gestern Abend also Hertz zu Gast bei uns in NRW. Nächste Woche sind sie schon wieder in Deutschland. Da sind sie ja nominiert für einen Echo in Berlin als beste Rock-Pop-Gruppe International. Jetzt hier ihr großer erster Hit. Ich wollte gerade sagen, Riesenvorschlag, wir spielen Hertz. Ja, Wonderful Life. Gut. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Niederrhein, der beste Mix. On a bridge across the seven on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let him go. Such a wonderful life. Don't let it go. Never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather sea. But Susie knows her baby was a family man. Begins to see. She says, don't let him go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let him go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let him go. Never give up. It's such a wonderful life. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Vor 12. Wir machen gleich Platz für José am Mittag mit mehr Infos zur Flugverbotszone über Libyen und mit Herbert Grönemeyer und seinen Gedanken zur Katastrophe in Japan. Monique van Reindl und Toni Kaufmann sind raus. Schönes Wochenende. Wir schießen jetzt gerade beim Rausgehen noch fix das Rockbündel der nächsten Stunde ab. Jo. Es gibt... Black Sabbath ist das mit TH. Und und Blink 182 sind auch mit dabei. Jetzt bei uns 7 Minuten 37 Rockkult-Hit Stairway to Heaven. Schönes Wochenende. Der verrockte März. Der verrockte März. And she's buying the stairway.